dafür halt auch gekämpft, die Beziehung aufrechtzuerhalten. Sie ist Meine Frau ist von Natur aus ein sehr schwieriger Mensch. Und naja, es gab dann halt immer so Punkte, wo ich gesagt habe, gut, also wenn sie sich jetzt da verbessert, dann könnte es ja noch klappen. Und naja, so hat sich das dann halt Also ideal. äußerlich deine Traumfrau. Ja. Also die gefällt dir eigentlich total gut. Ja. Ja. Aber Äußerlich. äußerlich. Aber vom Ja. Charakter her ist sie Vom nicht so dein Charakter Ding. her, genau, sie ist also sehr temperamentvoll Was ja nicht und schlecht ist. ja, okay, aber für jemanden, also ich selbst würde mich sehr als sehr feinfühlig beschreiben. Das heißt, Achso, Sachen, sie ist die nicht vielleicht nur. gar nicht so meint, die nehme ich mir dann sehr zu Herzen und das Ganze blockiert mich irgendwo. Sie verletzt dich oft? Ja, also durch Sachen, die sie gar nicht so meint. Ja. Das weiß ich alles, ne? Und auch wenn ein Kumpel zu mir sagt, ja, die meint das nicht so oder sowas, das weiß ich schon. Und trotzdem verletzt mich das und ich komme dann halt da einfach nicht weiter. Dennoch frage ich nochmal und blätter mal die Zeit zurück. Das hast du ja auch schon am Anfang gemerkt. Und du hast es ja versucht, dir so hinzudrehen, wie du es mir gerade erzählt hast. Ja. Dennoch wundere ich mich, dass man dann so eine Frau heiratet. So nach einer gewissen Zeit, wenn die erste Verliebtheit und die erste Leidenschaft so ein bisschen verflogen ist, guckt man ja schon genauer hin. Und wenn man dann merkt, Es nee. kam ein bisschen aus der Verantwortung heraus. Inwiefern? Ja, Verantwortung. das Kind kam halt dann und Ah, das ja, heißt, sie wenn das war. Kind nicht gekommen wäre, wärst du vielleicht gar nicht mit der Frau näher weiter zusammengeblieben. Ich kann jetzt nicht sagen, wie lange ich mit ihr zusammengeblieben wäre. Aber du wärst weg von ihr, wenn es das Kind nicht gäbe. Heute definitiv ja. Ich habe mich auch im November ist es dann halt auch so weit gekommen, dass ich ausgezogen bin. Und Weiß sie hab das denn, dass du sie nicht mehr liebst oder dass du sie nicht lieben kannst? ja. Das weiß sie. Das weiß sie. Ja. Ja. Also es ist jetzt auch so, dass ich dann in der Zeit, wo ich ausgezogen war, beim Kumpel war, ging es mir halt ziemlich schlecht, weil ich habe natürlich wegen meiner Tochter auch, die habe ich dann halt auch weniger gesehen. Und ja, auch diese ganze Gewohnheit und dieses Ganze und ja, und aus finanziellen Gründen, weil ich halt das Haus unbedingt behalten möchte. Also wir haben halt auch ein Haus gekauft, habe ich auch sehr hart für gekämpft und bin dann wieder ins Gästezimmer eingezogen, weil ich mir halt aus finanziellen Gründen keine eigene Wohnung leisten kann. Ja, aber das ist doch alles furchtbar. Man kann doch nicht wegen eines Hauses mit einem Menschen zusammenbleiben, den man nicht Ja, liebt. und wegen des Kindes und Ja. offiziell sind sie ja auch nicht zusammen. Sag mir mal Sie, bitte, wie hat die denn da, hast du ihr das so klar gesagt? Ich es kann dich war nicht lieben. im November war das halt so, ich bin dann halt ausgezogen und 2 Wochen lang, 2, 3 Wochen lang war es halt ein reines Gefühlschaos von ihrer Seite her, Moment, wenn man von meiner. auszieht, Moment, ich muss unterbrechen. Wenn man auszieht, muss man ja sagen, warum man auszieht. Was hast du ihr da gesagt? Ja, ich habe schon gesagt, das ist nichts mehr von meiner Seite aus. Hast du das klar ihr gesagt, ich liebe dich nicht? Etwas später. Wie hat sie dann darauf reagiert? Das war so, dass wir dann halt wegen unserer Tochter halt eine Paartherapie angefangen haben. Ja. Weil ich war so wirklich hin und her und ich habe heute so gedacht, morgen so gedacht und ich wusste mich selbst nicht mehr einzuordnen. Und dann haben wir zusammen uns überlegt, eine Paartherapie zu machen bei einem wirklich guten Typen. Und ja, da habe ich dann halt, der hat mir dann halt auch vor Augen gehalten, dass meine Gefühle hauptsächlich von dem schlechten Gewissen herrühren. Und habe dann auch während der Therapie vor diesem Mann dann halt den Mut gehabt, dann halt auch klar auszudrücken, dass keine Gefühle da sind. Dass meine Frau für mich ein Kumpel ist und wirklich toll aussieht, aber dann halt auch mehr nicht. Aber da muss für sie doch eine Welt zusammengebrochen sein. Und der Therapeut hat dann gesagt, dass wir zu Hause so Hausaufgaben miteinander reden sollten und in so einem Gespräch, beziehungsweise direkt im nächsten Gespräch, hat sie dann gesagt, ja, als ich da gesessen habe und das gehört habe, hat es mich kalt gelassen. Und daraufhin schlussfolgert sie, dass sie für mich keine Gefühle hat. Das glaube ich ihr aber nicht. Aha. Was aber jetzt im ersten Moment, finde ich, auch egal ist. Ja. Finde ich, also wir beide unterhalten uns, das geht ja um dich. Ganz genau. Keine Gefühle zu der Frau. Ich kann diese Frau nicht lieben. Schläfst du eigentlich noch mit der Frau? Ja. Und sie will das auch? Wirklich? Ja, ja, ja, es ist auch, es kommt auch von ihr. Ja. Es kommt ganz viel von ihr und seitdem wir uns getrennt haben, kommt noch mehr von ihr. Das heißt, es besteht der Hauch einer Chance, dass du sie lieben könntest? Die Frage stelle ich mir auch ziemlich oft. Ich glaube ja, wenn man 7 Jahre jemanden kennengelernt hat und zu der festen Überzeugung gekommen ist, nein, diesen Menschen kann ich nicht lieben. Dass das Ruder schwer ist, rumzureißen. Ich dachte auch, warum ich nicht klare Antwort geben kann, ob ich sie jemals lieben werde. Und zwar, als ich sie kennengelernt habe, hatte sie so ein Besuchervisum hier in Deutschland. Und woher kommt sie? Und dann ging Bosnien. Woher? Dann ging das aus ehemaligen Jugoslawien. Ah ja. Und dann ging das halt so eine Zeit lang hin und her und sowas und dann irgendwann kam das halt mit der Schwangerschaft, und sie war hier in Deutschland halt nicht krankenversichert. Und sie hat sich halt unten in ihrer Heimat halt überhaupt nicht wohlgefühlt und wollte auch hier leben und daraufhin aus wegen der Krankenkassengeschichten und sowas, weil die Geburt auch finanziert werden musste, haben wir dann halt geheiratet. Ich merke schon. Da sind auch Sachzwänge oder ein bisschen Mitleid und all sowas kommt da zusammen. Ja, ja, ja. Und das Schlafen hat gar keine Bedeutung, weil du findest die äußerlich attraktiv. Ja. Dann ist mir das schon schlüssig, dass du auch ab und zu mit der noch schläfst. Peter, ich will dir sagen, wir unterhalten uns ja mehr oder weniger auf privater Ebene hier. Ich könnte so nicht leben. Ja. Ich sag's dir ganz, ganz klar, ich könnte so nicht leben. Da wäre mir irgendwann auch das Haus egal und dann müsste das irgendwie du bist erst 30 Jahre alt, dann muss das anders organisiert werden, dann muss dein Leben umgekrempelt werden. Ich könnte es nicht. Ich würde ja ständig das Gefühl haben, ich vergewaltige mich selbst in so einer Ehe. Du gehst ja ständig gegen. Ab und zu. Ja, ja, klar. Also das Gefühl, das du gerade beschrieben hast, habe ich auch, aber halt. Nicht immer. Also eigentlich fühle ich mich wohl. Aber wenn du mir auch schon, was du mir gerade gesagt hast, dass du, wenn das Kind nicht da wäre, du längst weg wärst. Ja, ich bin ja im November ausgezogen. Ja gut, du bist sogar schon ausgezogen, das kommt ja auch noch hinzu. Und die Frau weiß um deine Gefühle. Das ist ja schon alles desaströs, der ganze Zustand. Also mein Problem ist, ich könnte mit der Situation leben. Nur ich habe einfach ein schlechtes Gewissen und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das für sie, also verstehst du, wenn ich jetzt denke, die muss doch furchtbar leiden irgendwann. Ja, das muss für sie. Und da kann ich nicht mitleben. Nee, Ich für mich, für meine Person, ich kann damit leben. Nur wenn ich an ihre Gefühle denke, weil sie ist mir ja nicht egal, ich hasse die Frau ja. Ja, okay. Ich könnte an deiner Stelle aber auch nicht an deiner Stelle damit leben. Für die Frau, es ist jetzt gesagt, es ist nicht rückholbar. Also das hat die jetzt in ihrem Kopf. Ist das natürlich auch, finde ich, eine schreckliche Situation, mit einem Mann zu leben, der letztendlich schon seit Jahren so empfindet, wie furchtbar, wie verletzend im Nachhinein. Ja, ganz genau. Aber eben auch, was deine Person anbelangt, das ist ja kein schönes Leben, was du da führst. Du bist ja permanent in all den Jahren wahrscheinlich damit beschäftigt, mit dieser Frage beschäftigt. Und das fällt dir auf. Also finde, was war eigentlich der Tenor der Paartherapie? Was Ergebnis? Das Ergebnis, ja, wir sind ja noch dabei, aber das Ergebnis ist halt einfach, dass wir halt auf einer gewissen Ebene gut miteinander reden können, dass ich überhaupt mir selbst klar werde, wie ich überhaupt denke, wie ich fühle. Mhm. Und das finde ich auch sehr richtig. Ja. Peter, ich kann dir nur als fremder, außenstehender Mensch, der sich mit dir über das jetzt, über diese hochprivate Sache unterhalten. Ich kann dir nur sagen, ich würde das trennen. Ich würde eine gute Verbindung versuchen hinzukriegen mit der Frau, aber keine Ehe mehr, weil es ehrlicher ist, auch wenn es mit vielen Unannehmlichkeiten verbunden ist, Stichwort finanzielle Fragen und Haus und so weiter. Ja. Aber ich würde da rausgehen aus der Beziehung, aus der Ehe. Ich würde ja auch mit einem Haufen Schulden das Haus dann abgeben müssen. Ja, klar. Mehr kann ich dir nicht sagen, Peter. Ja. Wirklich nicht, mehr kann ich dir nicht sagen. Ich weiß auch nicht, was ich eigentlich erwartet habe. Ja, na, du hast eine Meinung erwartet oder einen Standpunkt. Ja. Der Standpunkt ist klar. Also der ist jetzt gar nicht differenziert, der ist klar. Dann wünsche ich dir, dass du den richtigen Weg gehst. Vielleicht schaffst du es schon sehr bald. Ich glaube, ich bin ja nicht mutig genug für. Na, du hast ja schon einen gravierenden Schritt gemacht. Du bist ausgezogen. Das ist schon viel, finde ich. Ich bin aber wieder eingezogen ins Gästezimmer. Ja, aber du sprichst darüber. Das ist sehr viel an der Oberfläche mittlerweile. Das ist ja kein Zustand. Du kannst ja nicht am Gästezimmer wohnen bleiben. Du lieber Himmel. Stell dir mal vor, du verliebst dich wirklich in eine Frau, wo du mal merkst, was das bedeutet, sich zu verlieben. Dann stehst du aber da. Mach jetzt reinen Tisch in deinem Leben. Das ist doch alles Murks. Ja. So. Mehr kann ich jetzt aber wirklich nicht sagen, Peter. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Danke. Alles Gute. Tschüss. Okay. Ciao. Tschüss, Domian. 0800 220 5050. Unsere Telefonnummer kostenfrei für euch. Oder ihr mailt uns domian@wdr.de und bitte in die Mail eure Telefonnummer auch mit reinschreiben. Und die Mail, wenn es geht, kurz halten, nicht zu ausführlich schreiben, um was es geht. Hier ist Frank und Frank ist 28. Guten Morgen, Frank. Hallo. Hallo, Frank. Um was geht's? Ja, um meinen Freund. Der ist Borderliner. Dadurch bedingt hat er einen sehr krasses Leben hinter sich. Kontakt mit Drogen etc. Und durch diese Erkrankung reguliert er sich quasi dann auch mit Drogen oder Alkohol. Andere machen das, keine Ahnung, essen Chilischoten oder sowas. Oder er reguliert sich mit Drogen, also er nimmt weiter Drogen. Also er war lange clean, hat nichts gemacht und jetzt momentan bricht quasi das Leben über ihm zusammen. Er meint jetzt halt, mit nichts bestehen zu können, dass er das Leben auch gar nicht verdient hat. Und hatte jetzt vor anderthalb Wochen einen Selbstmordversuch hinter sich, wo ich ihn dann gefunden habe. Ich habe dann den Krankenwagen gerufen und... Ihr wohnt nicht zusammen? Nein. Und er nimmt wieder Drogen? Ich glaube, jetzt im Moment hat er kein Geld dafür, aber er hat dann halt wieder was genommen und... Was hat er denn genommen? Kokain. Mhm. Und ich habe ihn auch letztes Jahr im Sommer schon mal zum Entzug gebracht und ja, da halt immer wieder die Hoffnung, dass das jetzt auch wirklich packt. Dann war er jetzt 8 Wochen zu DBT oder so, ich weiß nicht, wie diese Therapie heißt, die halt, ja, den Grund erforschen soll und halt irgendwelche Skills auszuüben, damit er dann halt ja diese Verknüpfung wieder klar kriegt. Ne? Also er hat halt Schwierigkeiten, Emotionen auszudrücken oder die einzusortieren und wenn er halt was getrunken hat, dann ist er auch, was das angeht, lockerer und ja, hat jetzt halt mehr und mehr diesen Wunsch, dann nicht mehr leben zu wollen. Und Alkohol ist zurzeit auch wieder ein Problem. Also ich habe ihn jetzt quasi die ganze Woche nicht gesehen. Ich habe heute nochmal mit ihm telefoniert, heute Abend das letzte Mal. Und ja, da war er eigentlich schon gar nicht mehr ansprechbar. Wie lange seid ihr schon zusammen? Also zusammen sind wir seit letztem Jahr wieder, also jetzt ein Dreivierteljahr. Kennen tun wir uns aber schon über 3 Jahre. Wir waren schon mal zusammen. Mhm. Da war er aber clean, als wir damals zusammengekommen sind. Stell ich mir für dich äußerst schwierig vor und äußerst belastend. Ja. Und also nervenaufreibend Person, auch. Die einzige Person, mit der ich bisher darüber gesprochen habe, war immer so meine beste Freundin, weil so Familie, ja, auf der Arbeit schon gar nicht so, hey Leute, ich muss mal eben früher Feierabend machen, weil mein Freund hat sich gerade eine Spritze gesetzt. Mhm. Das kann ich ja schlecht sagen irgendwie. Und ja, das macht das Ganze dann natürlich schwer. Und gerade dann halt auch die Aktion letzte Woche, ihn da, also der Arzt hat gesagt, wäre ich jetzt 5 Minuten später gekommen, wäre er tot gewesen. Was hat er denn gemacht? Eine Überdosis gegeben. Eine Spritze gesetzt. Und was hat er gespritzt? Ja, Kokain. Kokain gespritzt? Oder war das Heroin? Ich weiß es jetzt nicht. Wahrscheinlich war es sogar Heroin. Sehr, Gaga, als ich da aufgekreuzt bin. Wir hatten telefoniert, er hat halt Andeutungen gemacht und ich fand das komisch und dann bin ich halt direkt zu ihm gefahren, hab die Wohnung aufgeschlossen und dann fiel er auch schon direkt um, ist blau angelaufen, ganz komische Geräusche von sich gegeben, die Augen waren halt nach hinten verdreht und ja, der Atem setzte dann halt aus, die mussten ihn dann halt im Flur wiederbeleben und dann haben die ihm so einen Antagonisten, heißt das glaube ich, gespritzt, so ein Gegenmittel gegen Gift. Wie kommt das denn, dass ihr euch jetzt so lange dann eine Woche nicht gesehen habt? Ich hatte jetzt auch noch Urlaub gehabt, bei mir fing die Arbeit jetzt auch wieder an, er sollte dann auch wieder arbeiten gehen. Ja gut, das hat dann auch 2 Tage geklappt und dann hat ihn halt starke Erkältung ereilt. Na, noch weiß ich nicht, warum ihr euch eine Woche nicht gesehen habt. Das war ja, also wir haben uns Sonntag das letzte Mal gesehen halt und warum? Montag war er dann arbeiten und dann rief er mich auch an, dass er halt auch krank ist, fertig ist, dass er ins Bett wollte. Ja, und dann Dienstag ist er dann halt auch nochmal arbeiten gegangen und dann haben wir halt auch nochmal... Okay, ich wusste zur Arbeit und deshalb haben wir uns dann halt nicht gesehen. Ah, verstehe. Ja, Frank, das ist natürlich eine grundsätzliche Frage, wenn man verfreundet ist mit einem Menschen, der in solchen Problemen steckt, großen psychischen Problemen plus einer Sucht noch oder sogar mehreren Süchten, hast du kein schönes Leben in dieser Beziehung. Das heißt, du wirst immer wieder mit reingezogen und gerätst da auch vielleicht an deine Grenzen. Ist die Frage, welche Grenzen du ihm aufzeigst und welche Forderungen du an ihn stellst? Also ich habe ihm jetzt halt auch gesagt, dass ich das nicht so kann, ne? Dass ich jetzt nicht irgendwie in der Lage bin, einmal die Woche den Krankenwagen zu rufen, um ihm das Leben zu retten. Mhm. Und dann halt noch, er hat meine beste Freundin neulich so, ich meine, der ist schwul, hallo, der hat meine beste Freundin angebaggert, während ihr Kind daneben stand und hat gesagt, sie könnte ja mal eben mit nach oben kommen. Also der war so weg. Ist er denn ansatzweise bereit, in eine Klinik zu gehen oder nochmal in eine Klinik zu gehen? Also er sieht keinen Ausweg mehr. Er meint, er hat alles hinter sich, so im Endeffekt. Also ihm könnte jetzt nicht mehr geholfen werden. Und da habe ich gesagt, das ist so nicht. Ich habe ihm halt das Beispiel geliefert, dass sein Schiff gekentert ist, dass er jetzt auf einer Holzplatte schwimmt und die ärztlichen Besuche, die er halt hinter sich hat, dass er dann nur mit einer Hand gepaddelt hat, dass er aber mal beide Hände nehmen soll, um zu paddeln. Also wenn der das sagt, dass für ihn alles schon gelaufen ist und er sieht keine Therapiemöglichkeiten mehr, dann... Viel Vergnügen in der Beziehung, sage ich dir. Dann hast du was vor dir. Ja, das Problem ist halt, ich will jetzt nicht einfach so, weil das war für mich auch den Tag, als wir dann da in der Klinik waren, ne, also mit dem Krankenwagen etc., das war für mich da halt auch schon sehr schwer, weil die Ärztin hat gesagt, ja, Sie können jetzt gehen, Sie können jetzt hier nichts mehr weitermachen. Und ich habe gedacht, wenn ich jetzt gehe und die schicken den wirklich wieder nach Hause, dann der hat sich echt gut verkauft und hat gesagt, nee, es war kein Selbstmordversuch. Ja, aber da siehst du doch, was für eine Verantwortung du hast. Ja, und du wirst ja immer dann weiter. Würde ich mich halt schuldig fühlen. Ja, aber du wirst immer weiter damit reingezogen. Und du wirst, auf diese Weise wirst du sein Desaster nicht lösen können und nicht retten können. Auf keinen Fall, niemals. Das muss er durch eine eigene Entscheidung und durch professionelle Hilfe hinkriegen. Nicht durch, indem er sich an dich hängt und du immer wieder Feuerwehrmann spielst, aber letztendlich die Ursachen nicht in den Griff bekommst. Ich würde ultimativ an ihn rangehen. Ich würde ihm sagen, dass du liebst ja diesen Mann, davon gehe ich aus. Ja. Ja, das würde ich ihm sagen, in aller Ernsthaftigkeit und auch mein großes Interesse an dieser Verbindung kundtun. Das weiß er auch, weil... Lass mich aussehen. Aber nur unter der Bedingung, dass er etwas in seinem Leben verändert. Und wenn er diese Bedingung nicht erfüllt, kannst du diese Beziehung nicht führen. Nur mit so einer Klarheit kannst du an ihn rangehen, finde ich. Das Schlimme ist ja, dass er das eigentlich weiß, weil er sagt ja auch, du wirst an mir verbrennen, ne? Und da habe ich gesagt, aber das kannst du doch steuern. Nein, das kannst du steuern. Du ich meine jetzt das Verbrennen. Also wenn er was tut, würde ich ja nicht verbrennen. Nein, aber letztendlich muss er die entscheidenden Weichen in seinem Leben stellen, damit ihr auch eine vernünftige Beziehung führen könnt. Ja. Diese Weichen kannst nicht du stellen. Du kannst nur sagen, ich bin da, ich liebe dich, aber du musst dich um deine Erkrankung und deine Süchte kümmern, sonst bin ich nicht mehr da. Das kannst du sagen. Dann ist natürlich die große Gefahr, das weiß ich nicht, wie er reagiert, vielleicht rüttelt es ihn auf, wenn du das wirklich sehr ernsthaft sagst, und er glaubt das auch. Aber man muss natürlich immer die Gefahr einkalkulieren, das ist in solchen Fällen so, dass jemand auch nicht aufgerüttelt wird, sondern weiter in seinem Sumpf bleibt. Und das ist ja das Schlimme, das ist das Traurige daran. Vorhin bei dem Anruf vor der Sendung habe ich auch schon gesagt, dass das halt, wenn ich das jetzt dann ihm so sage und das drastisch mache, dass ich, ja, weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie ich reagieren will, wenn ich dann nächste Woche die Todesanzeige dann in der Zeitung lese. Ne? Ja. Das wäre jetzt natürlich eine krasse Variante. Das ist das, was mich jetzt halt natürlich auch irgendwo unter Druck setzt. Mhm. Ne? Also den Grundkern liebe ich, das, was, wie er so ist, wie er zum Beispiel heute am frühen Abend am Telefon war, das liebe ich nicht. Mhm. Ja, das ist was, da fühle ich mich einfach nur unwohl bei, weil er dann, ja. Vielleicht wäre es auch gar nicht schlecht für dich, wenn du dir eine professionelle Beratung suchen solltest für diese Situation. Jetzt reden wir ja nur einmal und nur ein paar Minuten hier. Mhm. Sondern dass du jemanden hast, mit dem du vielleicht öfters mal über die Sache reden kannst, der dich so ein bisschen reguliert, wie du dich weiter verhalten sollst. Denn die Gefahr besteht wirklich, dass man damit reingesogen wird in so einen Abgrund, in den er sich hineinbewegt. Das ist so, das müssen wir so klar sagen. Und du irgendwann auch krank wirst oder irgendwelche komischen Sachen machst oder völlig fertig bist mit den Nerven und seelisch erkrankst. Die Gefahr besteht einfach, das ist so. Also, ich meine, prinzipiell bin ich schon sehr belastbar, das ist das Gott sei du. Dank. Ja, ja, das, ja, ja, komm. Wenn du solche Szenen 4, 5, 6, 7 Mal hinter dir hast, redest du nach ein paar Monaten oder nach einem Jahr anders. Ja, klar. Aber ja, ich meine, damit wollte ich jetzt nicht ausdrücken, dass ich das so wie ein Gang auf die Kirmes. Habe ich auch nicht so verstanden. Frank, was du dir an Unterstützung holen könntest, das wird ja jetzt mal mein Psychologe sagen. Das wäre super. Ich habe dann Schwierigkeiten, in den gelben Seiten Elektriker zu finden. Das ist sehr lustig. Ja. aber du, ich sage nochmal, ich glaube, dass man nur mit Abgrenzung in einer solchen Beziehung bestehen kann. Und ja, passieren muss jetzt was, weil sonst Mein Psychologe heißt heute Nacht Peter. Und wenn du es gleich aufgelegt hast, wird er dich anrufen. Mhm, okay. Viel Glück und alles Gute, Frank. Ja, ich danke dir auf jeden Fall. Sehr gerne, tschüss. Okay, tschüss. 0800 220 50 50 offene Themen Nacht heute 1.22 Uhr. Und jetzt bin ich gespannt auf den Ernst. Der ist 68. Guten Morgen, Ernst. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Ernst, um was geht's bei dir? Ja, Domian, bei mir geht's um eine Sache. Bei mir hat sich seit zwei, drei Jahren eine Krankheit eingeschlichen, eine Nervenkrankheit in den Füßen, dass ich da so ein ständiges Brennen und Kribbeln habe. Und ich war in Göttingen in der Universitätsklinik, da hat man dann erkannt, was ich überhaupt von Leiden habe. Was ist da das? Da habe ich geglaubt, wenn ich dann in Göttingen bin, die wissen, was ich habe, können sie mir auch helfen. Aber so ist es bei beiden noch nicht. Es ist es so, ich habe also, wenn meine Füße zur Ruhe kommen und immer dann, wenn ich mich hinsetze oder hinlege oder abends ins Bett gehen will, dann fangen die an wie eine offene Wunde, wenn man Pfeffer und Salz reinstreut, so zu brennen. Nur die Füße, nicht die Beine? Nur die Füße. Und das hält mich ja natürlich total vom Schlaf ab. Ich kann tagsüber nicht schlafen, ich kann nachts nicht schlafen. Ich kann manchmal eine ganze Woche lang nicht schlafen. Ich schleiche nur durch die Gegend rum. Bin hier mit einem Nervenarzt zugange, der alle möglichen Medikamente mit mir ausprobiert hat, mit Schmerzmitteln, die nur eine Reihe Nebenwirkungen haben, aber mir den Schmerz einfach nicht beseitigen. Und tagsüber ist es nicht so? Nein, wenn ich in Bewegung bin, geht es. Du warst in der Universitätsklinik in Göttingen. In Göttingen, ja, Neurologie. Ja, also bei absoluten Fachleuten. Ja, ja, natürlich. Und die haben das nicht diagnostizieren können? Doch, die haben festgestellt, was ich habe. Polyneuropathie nennt sich die Krankheit. Ach so, so nennt sie. Ach so, ja, ja. Hatte ich gar die nicht wissen, so verstanden. Was ich habe, aber es und dann haben sie mich entlassen mit einer Aufforderung, zu einem Neurologen, zu einem Niedergelassenen zu gehen. Okay, jetzt hat man weiß jetzt, wie diese Krankheit heißt und was das ist. Genau. Kann man denn dann auch was dagegen unternehmen? Das ist ja so, das. Die haben schon 4., 5., 6. Mittel bei mir ausprobiert, mit ganz krassen Nebenwirkungen, mit Schwindel und Schweißausbrüchen und Impotent und was weiß ich was alles. Und die Schmerzen gehen nicht einen Krümel weg. Was ist denn das eigentlich für eine Erkrankung? Das ist eine Nervenkrankheit. Da spielen die Nerven verrückt. Aber wie merkwürdig, nur an den Füßen und nur, wenn man liegt? Nur, wenn die Füße zur Ruhe kommen. Sind denn die Fußsohlen ausschließlich betroffen oder nein, die ganzen? Nein, das sind oben die Zehe und andere Seite. Die Zehe und andere Seite. Und zwar die Nerven braucht man ja, um die Muskeln zu steuern. Habe ich so? Von dieser Erkrankung, so habe ich noch nie gehört. Und wenn ich in Bewegung bin, dann brauche ich ja meine Nerven, um die Muskeln zu steuern. Und wenn ich zur Ruhe komme, dann spielen die verrückt. Dann ist da wie so eine Stromleitung, wo die Isolierung marode ist. Ist das eine Erkrankung, die ausschließlich, was schlimm genug ist, sehr unangenehm ist? Oder kann die auch noch weiter fortschreiten? Die kann noch weiter fortschreiten. Wohin kann die fortschreiten? Ich hatte sie erst am einen Fuß gehabt, jetzt habe ich sie mittlerweile an beiden Füßen. Kann die auch in die Beine hineingehen? Wohl nicht. Aber das ist mit den Brennen wie eine offene Wunde, wie gesagt, wo man Pfeffer und Salz reinsprüht, das ist schon schlimm genug. Ne? Was könnte denn noch schlimmer werden? Hat man dir das gesagt? Nein. Nein. Nein, das hat man mir nicht gesagt. Sieht man das? Ist es roh? Sind die Füße nein, rot? Nein, man sieht den Füßen überhaupt nichts an. Und da gibt es noch so eine Schmerzambulanz hier in Kassel, da habe ich mich angemeldet, da habe ich einen Termin gekriegt für den 15. April. Ach du je, das ist ja weiterhin. Das ist ja noch eine ich weiß gar nicht, wie ich das überhaupt bis dahin noch durchhalten soll, weil ich ja nicht schlafen kann. Du kannst nicht schlafen, ja, ist völlig klar. Es gibt ja Kriegsgebiete, da werden die Menschen mit Schlafentzug gefoltert. Und so ähnlich ist das bei mir. Und der behandelnde Nervenarzt hat auch keine Idee, außer seinen Medikamenten, die er dir gibt, aber die offensichtlich nicht helfen. Der probiert dann alle paar Wochen was Neues aus, weil mir das bisher alles nichts gebracht hat. Und dann probieren wir halt das mal. Ne? Ist das eigentlich eine ungewöhnliche, seltene Erkrankung? Nee, gibt es eigentlich ziemlich häufig. Aha. Aber es gibt hier auch in Kassel und Umgebung keine Selbsthilfegruppen. Ne? Es ist, also das macht so, ich habe mich schon mit den Gedanken gedreht, dass ich mit meinem Leben Schluss machen werde. Ich habe schon alles vorbereitet zu Hause, was ich machen könnte, wenn das so weitergeht. So kann man einfach nicht leben. Lebst du alleine? Nee, ich lebe mit einer sehr, sehr tollen Frau zusammen, die 19 Jahre jünger ist wie ich. Wir sind verheiratet seit 20 Jahren. Das ist natürlich dann für eure Beziehung auch belastend, ne? Natürlich ist es belastend. Sie hat alles am Halse. Ich kann nichts mehr machen. Also ich muss noch mal fragen zu der Uniklinik. Du warst ja in der Uniklinik, die haben die Diagnose gestellt. Ja. Haben die eine Erklärung gesagt, ob es denn Mittel gibt dagegen, was man machen kann? Nein, die haben mich dann an den Neurologen, an einen verwiesen, den ich mir in Kassel suchen sollte, ne? Und diese Krankheit haben manchmal Leute, die schwer unter Zuckerkrankheit leiden, habe ich aber nicht. Oder Alkoholiker hochgradiger bin ich auch nicht. So, du weißt manchmal gibt es auch von irgendwelchen Entzündungen, wo das herrühren kann. So, du weißt natürlich, dass wir hier keine Mediziner sind, keiner von uns im Team. Aber sag bitte nochmal den Namen der Erkrankung. Polyneuropathie. Gut. Da kann ich dir nur anbieten, was ich in solchen Fällen immer anbiete, nämlich die Zuschauer und Zuhörer zu fragen, ob es jemanden unter euch gibt. Gibt es jemanden unter euch, der diese Erkrankung hat und der vielleicht einen Tipp hat oder eine Idee hat, was man unternehmen kann? Das kann ich dir anbieten, dass ich das jetzt hier Wenn man ins Internet geht, dann sind ja ellenweit Seiten da über diese Krankheit. Und all die Mittel, die Leute da schon ausprobiert haben, die hat man an mir auch schon ausprobiert. Die einen sagen, hilft mir überhaupt nichts und hilft mir auch nichts und mir haben sie auch nichts gebracht. Also es ist sehr, sehr schwierig. Ne? Dennoch, Ernst, das ist das Einzige, was wir für dich tun können. Wir hoffen darauf, dass ein netter Zuschauer, Zuhörer uns etwas mailt. Am besten mailen, bitte mailen, nicht anrufen, da sind die Leitungen blockiert. Bitte mailen und wir das an dich weiterleiten. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich sehe, was wir für dich tun können. Das wäre nett. Meine Rufnummer habt ihr ja gesagt. Ja, wir haben alles da. Wir können sofort mit dir in Kontakt treten. Vielleicht gibt es ja sogar irgendwo noch einen Spezialisten, den du nicht kennst. Irgendwas, vielleicht. Sollen wir so verbleiben? Ja, gerne. Gut, Ernst. Ich hoffe, dass dass etwas kommt und wir dir helfen können und wir werden uns sofort mit dir in Verbindung setzen. Gut, ich bedanke mich. Sehr gerne. Und mach schön weiter so. Alles Gute und gute Besserung, Ernst. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Und ich bin jetzt verbunden mit der Manuela. Und Manuela ist 48. Guten Morgen, Manuela. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Manuela. Ich weiß gar nicht, wie du mit Vornamen heißt. Ich heiße Jürgen, aber du kannst sehr gerne Domian sagen, weil okay. Ich nicht so großer Freund meines Vornamens bin. Aber egal. Okay. Manuela. Okay, zu meinem Vorredner möchte ich noch mal eben was sagen. Ich möchte Ihnen das Buch empfehlen, Krankheit als Weg. Und da steht eine Menge drin über psychosomatische Krankheiten, um nicht zu sagen, alle Krankheiten sind irgendwie psychisch bedingt. Und wenn irgendwas mit den Füßen ist, will er seinen Weg nicht weitergehen, den er gerade geht. Okay, sag ich jetzt mal. Lassen wir es mal so stehen. Wollen wir jetzt nicht da Ferndiagnostik teilen? Genau, ich habe es nur lange gehört, gerade zugehört. Ja, ja, sehr nett. Okay. So, meine Situation ist gerade, mein Freund, mit dem ich 4,5 Jahre zusammen bin, wir sind eine Patchwork-Familie, ich habe ein Kind, er hat 2 Kinder. Ich bin auch sehr glücklich mit ihm eigentlich, aber wir streiten immer wieder über Kleinigkeiten und jetzt gerade ist er aus dem Haus gegangen. Ich habe gerade gesagt, lass uns bitte trennen für eine Woche oder zwei. Er hat das dann gleich so gesehen, es ist jetzt eine Trennung für immer, hat mir seinen Ring auf den Tisch geschmissen, den habe ich mir jetzt erstmal um den Hals gehängt und ist dann, er hat sich erstmal in das Zimmer meines Sohnes gelegt, auf dem Boden, natürlich nicht ins Bett, ist ja klar, weil er wollte, er hat erwartet, dass ich ihn dann da weghole und sage, komm, ist doch alles gut und tralala. Mhm. Ich sag mal, wir sind 2 ungeliebte Kinder, wir sind unglaublich gleich, wir könnten Geschwister sein, so, und jetzt ist er halt raus, sagt er, er will im Auto schlafen und Achso. Ich hab natürlich ein bisschen Panik. Weswegen habt ihr euch dann gefetzt? Blödsinn, Schwachsinn, weiß nicht, immer nur Kleinigkeiten, nicht Verständnisgeschichten. Mhm. Ich sag morgens oder mittags, rufe ich ihn an, lass uns ins Kino gehen. Er sagt dann, ich bin jetzt übrigens zu Hause und also wir wohnen nicht zusammen und wohnen irgendwie 15 Kilometer auseinander und so, wie, wir wollten uns doch treffen, um ins Kino zu gehen, habe ich doch gesagt. Und er sagt dann, nee, habe ich doch gar nicht gesagt. Mhm. Also ist tatsächlich, also da drehe ich durch, wenn er, und ich habe das bei seinen Töchtern mitgekriegt, dass er dann einfach sagt, nein, das habe ich nicht gesagt. Und du machst jetzt übrigens das und das jetzt und jetzt und so, wie ich das will. Mhm. Und wir sind beide, er ist Alpha-Männchen, ich bin Alpha-Weibchen und wollen einfach, ich brauche mehr Freiheit, er braucht mehr Zusammensein. Und wie lange knirscht das denn schon so? 4,5 Jahre, sagst du, seid ihr zusammen? Ja, von Anfang an. Wir haben, weiß ich nicht, anfangs habe ich gelitten wie ein Tier und habe das durchgestanden, habe gedacht, lass uns drüber reden. Lass uns das so und so machen. Wir sagen jetzt keine Du-Sätze mehr. Wir sagen jetzt nur noch ich fühle mich so, weil... Und keine Du-Sätze? Moment. Was sind Du-Sätze? Ja, keine Beschuldigung, keine Anschuldigung. Ach so, also richtig, du hast gesagt, du. Aber wenn das seit 4,5 Jahren so geht, ist dann natürlich eine ganze Menge, hat sich da aufgestaut und angestaut an Aggression auch. Und wahrscheinlich ist das auch der Grund, weswegen man wegen jedem Kleinkram dann explodiert oder an die Decke geht. Was empfindest du denn für den Freund, für den Mann noch? Heute war es mir ehrlich gesagt, ich habe ihn angeguckt und habe gedacht, es ist mir alles scheißegal, geh einfach weg. Ich kann dich mit diesem wichtig tuerischen Gesicht nicht mehr sehen. Mhm. Ich will, dass du jetzt gehst, trink noch den Wein aus, ich bezahle den auch, geh einfach weg. Ich will dich nicht mehr sehen. So, aber es stimmt natürlich so nicht. Morgen sitze ich wahrscheinlich da oder wach auf und heule. Wie viel Wahrheit ist denn in diesem Affekt heute, in dieser Affektemotion gewesen? Ja, Wahrheit. Wahrheit ist doch immer nur im Moment. Also jetzt gerade, oder ehrlich gesagt, es ist doch schon seit ein paar Tagen, Wochen, dass ich denke, ich brauche das so nicht. Ich brauche das so nicht. Ich brauche keine Vorhaltungen. Auch da würde ich dir sagen, was ich habe vorhin zu Peter auch gesagt, ich könnte 4,5 Jahre sowas nicht aushalten. Warum machst du denn das? Ja, wirklich. Ja, Domian, das ist eben, das ist das Ding, ich hatte vorher eine sexuell unbefriedigte Beziehung, dann war ich 7 Jahre, also 10 Jahre mit meinem Kindsvater zusammen, wunderbares Kind daraus entstanden, da war ich 7 Jahre alleine und dann treffe ich diesen Mann und der Sex war großartig, erste Mal, ich dachte nur, es ist ein One-Night-Stand, ich nehme jetzt mit nach Hause, zack, und heule beim Orgasmus, das ist mir noch nie... Okay, Sex ist natürlich ein dickes Argument, aber deswegen muss man nicht gleich mit jemandem zusammen sein, wenn man guten Sex mit dem hat. Ich weiß, aber es finden auch noch, dass, ne, kulturell interessiert, er weiß viel, wir reisen gerne zusammen und haben dabei so viel Spaß. Es ist, ja, ihr habt viel Spaß, aber ihr habt ebenso viel Nachverein. Ja. Und das ist, finde ich, schlimm. Ja. Ich finde, man kann nur zusammen sein lange, wenn das auch, also wenn das Gute überwiegt, finde ich. Das ist die Grundlage des Zusammenseins. Alles andere ist Murks für mich, finde ich. Dann muss man auch die Kraft haben, auch zu sagen, okay, dann nehme ich es in Kauf, allein zu sein. Dann bin ich lieber alleine, als in so einem Murks zu sitzen. Mhm. Finde ich, ist meine Einstellung. Ja, finde ich auch, eben. Und das denke ich auch immer wieder. Und dann sehe ich aber diese ganzen schönen Dinge, die wir erleben. Und hast du denn den Eindruck, dass das schlimmer geworden ist, so im Laufe der Jahre bis heute? Ist die Haut dünner geworden? Ist es dünnhäutiger alles? Nee, nicht wirklich. Mhm. Nicht wirklich. Also es war, ich meine, man muss jetzt auch noch mal die andere Seite dazu nehmen, dass ich jetzt ein halbes Jahr arbeitslos war und bin total in so ein Loch gefallen, wo er total für mich da war und sehr stark war und neben mir stand und gesagt hat, du wirst wieder so, wie du bist und komm, wir machen das jetzt zusammen und du schaffst das und bla bla bla und hat wirklich mich unterstützt, wo es nur geht. Ist das ein Typ, der zugänglich ist? Kann man gut mit dem reden oder macht er gleich dicht? Nee, kann man gut mit dem. Ja. Wenn du dennoch da so hin und her gerissen bist, dann wäre das ja ein Klassiker von euch beiden, wie du es jetzt gerade schilderst, für eine Ehe- oder Paartherapie, Paarberatung, muss ich gleich eine Therapie sein. Ja. Eigentlich ja, wenn ihr in Zusammenarbeit mit einem Fachmenschen da sitzt und das alles mal beredet. Vielleicht kann man da ja was fügen, was auch, vielleicht, ich weiß es nicht, aber es ist zumindest eine Chance, die sollte man nutzen. Ja, stimmt. Bevor ihr euch ganz die Köpfe einhaut, oder? Ja, eben. Ich meine, er hat schon zwei Kinder von zwei verschiedenen Frauen irgendwie. Ich finde, dass man sowas immer machen sollte, wenn man doch noch ein gewisses Interesse an einer Person hat. Ja. Wenn es alles erloschen ist, ist das auch Unsinn, so etwas zu machen. Wenn du ein gewisses Interesse hast, dann mach das doch. Ja, stimmt. Ehe er euch so quält, das ist doch für dich schlimm, es ist für ihn ja auch schlimm, es ist für eure Kinder, die leben ja bei euch. Oder? Ja, nicht wirklich, nee, wir leben getrennt. Also ich lebe mit meinem Sohn und er mit seinem, also die. Ach so, ich dachte, ihr hättet eine Wohnung zusammen. Nein, unmittelbar. Ach so. Da würde ich durchdrehen, nee. Ist ja auch schon wieder aussagekräftig, ne? Da würde ich durchdrehen. Ja, ehrlich gesagt, also ich habe ihn mit seiner Tochter, mit seiner 18-Jährigen, also die war damals 16, kennengelernt, wie die mit ihrem Haushalt umgehen. Und ich habe nur gedacht, wenn ich hier wohnen würde, würde ich durchdrehen. Das könnte ich nicht. Wieso schläft der denn jetzt im Auto und nicht in seiner Wohnung? Weil er nicht mehr fahren konnte. Ach so. Der hat da ein Taxi nach Hause genommen, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, der ist einfach raus. Konnte nicht mehr fahren, weil er betrunken ist oder was? Ja, sicher, ja, ach klar. So. Das kam auch noch hinzu. Ja, natürlich, ja klar. Hatte ich nicht das, so gerade kapiert. Ja, entschuldige, habe ich auch vorher nicht gesagt. Also deinem Kollegen habe ich das gesagt vorhin. Mhm. Aber das ist auch eins unserer Themen. Seitdem wir uns kennen, trinken wir gerne mal sehr viel. Ihr beide? Wir beide zusammen. Und wenn wir uns dann streiten, dann geht es natürlich extrem nach oben, weil man ist ja dann irgendwie, weiß ich auch nicht. So viel, dass wir schon sagen können, das grenzt schon an Alkoholismus? Ich würde das fast schon so sagen, ja. Zwei Flaschen Wein am Abend. Wie oft? Also jeder eine Flasche? Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Und wie oft? Jeden Abend. Ja, finde ich schon heftig. Ist schon heftig, ne? Ja. Ja. Würde ich mir an deiner Stelle auch Sorgen machen, was deine Person anbelangt. Ja, habe ich früher nicht gemacht, bevor ich ihn kannte. Kann das vielleicht auch mit dieser Beziehung zusammenhängen? Ja. Also, da ist aber eine ganze Menge zu ordnen, finde ich. Ich weiß, mein Vater ist an Alkohol gestorben. Dann weißt du, was für ein Elend das ist. Ja, ich weiß das. Ja, ich weiß. Dann zieh aber wirklich die Notbremse, Manuela. Also sowohl was den Alkohol anbelangt und wenn du noch eine Chance siehst und er auch, dann geht irgendwo hin in eine Beratung. Wir können euch gerne gleich eine Anlaufstelle geben. Mm. Aber Vorsicht, ich finde alle Alarmglocken klingeln gerade schon. Ja. Finde ich. Ich weiß. Und schon von Anfang an, vom ersten Tag. Ja, ja, wenn man das auch noch bedenkt, genau. Ja. Manuela, wir rufen dich nochmal an, mein Psychologe, wegen der Beratungsstelle. Und dann sei vorsichtig und sei bedacht in dem, was du jetzt tust. Ja, du hast recht. Ja. Manuela, Du legst okay. auf und Peter ruft dich gleich an. Alles klar. Alles Gute. Ich danke dir. Gerne. Tschüss. Gute Nacht. Tschüss. Gute Nacht. Regina, 50. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo, hallo Regina. So Regina, über welches Thema unterhalten wir beide uns denn? Ja, ich wollte mit dir gerne über das Dschungelcamp sprechen. Nein! Seit einer Woche läuft... Seit einer Woche... Du bist auch ein Fan, ne? Ja, was heißt Fan? Also ich gucke das. Ich wundere mich die ganze Woche, dass nichts kommt. Ja. Aber ihr seid natürlich alle so anspruchsvolle Zuschauer und Zuhörer, dass ihr euch ekelnd abwendet vor einem solchen Trash-Format. Aber du nicht. Aber du nicht. Also ich habe das zum Beispiel, wenn es um die Prüfung geht, wo die Kandidaten was essen müssen. Ja. Also das ist bei mir der Punkt, also da kann ich teilweise nicht hingucken. Ja. Dann drehe ich mich so ein bisschen zur Seite, weil, wie gesagt, also das bekommt mir dann irgendwie nicht ganz so gut. Aber zwischendurch gucke ich dann mal, ob man dann wieder gucken kann. Und naja, also das ist ein bisschen schwierig. Also wenn es ums Essen geht, das ist manchmal nicht ganz so ideal, finde ich. Aber du gehörst zu diesen wahnsinnig vielen Menschen, das gucken ja unglaublich viele Leute, noch mehr als letztes Jahr, aus allen Schichten. Ja. Du gehörst dazu und bist jeden Abend dabei. Ich bin jeden Abend dabei, Ich muss gestehen, dass ich das auch jetzt mit einer kleinen Ausnahme auch jeden Abend gesehen habe. Ja. Wie gefällt es dir denn? Sehr gut. Also ganz toll. Also ich fand es voriges Jahr interessanter. Ja. Ich bin ein bisschen gelangweilt dieses Jahr. Ja. Also bei mir ist es so, es läuft ja nun, wie lange geht das? Eine knappe Woche. Ja. Und ich bin der Meinung, man kann noch nicht ganz so viel sagen. Es kommen ja noch circa 10 Tage. Das stimmt. Aber erinnere dich mal an voriges Jahr, was da die Post abging mit Sarah Knappig und J.K. Kahn oder Kane, wie der heißt. Ja. Ja. Das fand ich schon heftig. Also ihr Getue, das ging mir auch teilweise schon ein bisschen auf die Nerven. Ja. Weil wenn ich in den Dschungel gehe, dann weiß ich so ungefähr, was auf mich zukommt. Und wenn ich so tue, als könnte ich kein Fleisch essen, dann finde ich, sollte man da nicht hingehen, weil das ist auch den anderen Kollegen gegenüber nicht ganz so fair, wenn man sich da vor allen möglichen drückt. Also ich fand das nicht ganz so gut von ihr. Ja, also ich habe auch überhaupt kein Mitleid mit diesen Leuten. Das sind alles Leute, die wissen, auf was sie sich da einlassen. Und dann darf man auch Voyeur sein und sein Späßchen haben. Wer ist denn der Unsympathischste für dich zurzeit? Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist war bis heute Abend. Da habe ich aber jetzt meine Meinung ändern müssen. Der Martin. Also der lag mir gar nicht so, weil er hatte sich auch manchmal ein bisschen, soll ich sagen, unglücklich geäußert über dies und jenes. Mhm. Und dann hatte er ja heute Abend, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast oder dir es noch anguckst irgendwie auf Video. Ich habe es gesehen, die Prüfung gemacht. Ja. Ja. Und ich muss sagen, also auch davon war ich sehr beeindruckt. Ich fand das ganz gut, wie er das gemacht hat. Und das hat jetzt bei mir dazu geführt, dass ich irgendwie ein ganz anderes Bild jetzt von ihm habe. Also ich habe mir gedacht, Mensch, Hut ab, finde ich klasse, wie du das so machst. Weißt du, wer mich am meisten erstaunt? Und ich habe früher schlechter über sie gedacht, jetzt finde ich sie fast eine sympathische Frau, Brigitte Nielsen. Du, das sehe ich ganz genauso. Ja. Das sehe ich ganz genauso. Ja, also sie ist eine sehr freundliche Frau und sie hat eine soziale Ader, so das kommt rüber. Sie spielt sich nicht im Vordergrund und finde ich ausgesprochen nett. Ja. Ja, war ich auch angenehm überrascht, sehe ich auch so. So, was mich aber jedes Jahr ärgert, jedes Jahr ärgert es mich, dass dort Tiere gequält werden und Tiere für des Menschen Spaß zu Tode kommen und seien es nur Insekten oder Raupen. Ja, stimmt. Das ist ein Ding, was mich jedes Mal ärgert und worüber gar nicht so viel gesprochen wird. Ja, doch, aber das sehe ich ganz genauso. Ich habe auch schon manchmal gedacht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Tierschutzbund das so gerne sieht, was da oftmals passiert. Also genau. Ich weiß nicht. Und auch die Wirbeltiere. Es gab ja Aufgaben, Dschungelprüfungen mit Ratten und so. Ja. Das zeigen die nicht richtig. Ich möchte nicht wissen, wie oft irgendeiner von denen auf eine Ratte drauftritt oder auf einen Frosch drauftritt oder auf eine Echse oder weiß ich was und die auch dann verletzt ist. Ja. Ja, das ist richtig. Also man weiß nie, was so im Hintergrund passiert, ne? Das schneiden die natürlich alles raus, was irgendwie... Ja, genau. Das denke ich auch mal. Also das finde ich, da gibt's gar kein Gegenargument. Das ist einfach... Ja. Oder auch am Anfang am Montag war das, oder Dienstag, die erste Prüfung, musste einer, ich weiß gar nicht mehr wer, so eine dicke, so eine bestimmt 10 cm fette Raupe, ganz fettes Ding, weil das viel dicker als ein Kugelschreiber, 2-3 Kugelschreiber dick, musste den Kopf abbeißen, das Tier lebte, musste den Kopf ausspucken, das Tier war tot und dann den Rest essen. Ja, nur aus Spaß. Aber das ist auch ein Punkt, das muss ich ehrlich sagen, obwohl ich eigentlich ein Fan dieser Sendung bin, das ist auch sowas, was ich auch nicht gut finde. Ja. Also da krempelte sich mir auch der Magen ein wenig um. Ja. Und da habe ich auch gesagt, das arme Tier, ne? Also irgendwo, ich weiß nicht, also schön finde ich es nicht, aber das gehört halt wahrscheinlich für die irgendwo mit dazu. Ich weiß nicht, für die Macher dieser Sendung. Natürlich, also den Machern ist das völlig wurscht. Denen geht es nur um Quote und um Aufmerksamkeit. Ja. Was glaubst du denn, wer da die besten Chancen hat, zu gewinnen? Ja, also ich tippe mal auf Michaela. Das wäre so bis jetzt mein Favorit. Aber ich muss ehrlich sagen, man muss ja berücksichtigen, es kommt ja noch einiges. Über Michaela muss ich etwas sagen. Michaela finde ich grauenhaft. Ja. Ich finde es abstoßend, dass sie ständig nackend da rumläuft. Ach, mit das finde ich interessant, mal deine Meinung dazu zu hören. Ja. Ich finde ihre Brüste fürchterlich operiert. Es ist null erotisch. Ja. Und sie ständig im Tanga oder mit einem Riemchen zwischen den Schenkeln da rumlaufen zu sehen, finde ich, find ich fürchterlich. Ja, ich fand das auch ein bisschen übertrieben. Also die Männer, die haben ja auch, also die im Dschungelcamp, die Teilnehmer sagten heute ja auch, dass... Selbst die, genau. Ne, die sagten ja auch, dass sie das auch nicht besonders gut finden und dass es allmählich langweilig wird. Aber ich weiß nicht, irgendwie, sie sollte doch ihr Berufliches irgendwie von diesen so ein bisschen trennen dann vielleicht. Finde ich auch. Ne? Also irgendwo, ich weiß nicht. Aber wir sind alle wieder sehr zufrieden mit der schönen Moderation von Sonja und Dirk. Ja, also die gefällt mir, die Moderation. Doch, muss ich sagen. Die machen das jedes Jahr hervorragend. Die machen das richtig gut, die beiden. Gut, jetzt wollen wir aber die Zuschauer und Zuhörer hier von uns nicht weiter langweilen, die das nicht gucken und die denken, sind die bescheuert, 6 Minuten darüber zu reden. Aber muss auch mal sein und es gucken ja halt auch so viele Leute. Ich habe mir gedacht, es hat sich noch niemand gemeldet, da muss ich mich mal melden. Das finde ich sehr gut von dir. Ja, Domian, ich möchte noch mal ein ganz großes Kompliment an deine Sendung machen. Du machst das ganz toll. Das freut mich sehr, vielen Dank. Ja. Und dann hätte ich gern noch, wenn es möglich ist, ein Autogramm von dir, bitte. Aber natürlich. Du legst auf und wir rufen zurück, wegen der Anschrift. Das mache ich. Okay, vielen Dank, Domian. Alles Gute und viel Spaß beim Gucken noch. Das wünsche ich dir auch. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50. Mesko ist hier, 33. Hallo Mesko. Hallo Mesko. Vielen Dank, dass ich bei dir in der Sendung mitzureden darf. Und sehr gerne. Und zwar einen großen Lob an dich und dein Team. Dankeschön. Bitte. Mesko, woher kommt der Name, aus welchem Land? Der Name kommt aus Bosnien. Aus Bosnien. Ah, genau. Verstehe. Ja. Was ist dein Thema, Mesko? So, mein Thema ist, dass ich mich in einer ganz schwierigen Situation befinde und ich weiß es nicht, wie das weitergehen soll. Also ich bin seit 1,5 Jahren blind geworden. Du bist blind geworden? Ja. Und durch was? Ich bin 28 Jahre Diabetiker. Und 2005 habe ich die erste Anzeichen an meinen Augen gesehen, dass das nicht mehr so ist, wie es früher war. Dann bin ich zu meinem Vertrauensarzt hingegangen. Was waren das für Anzeichen? So benebelt, die Blutgefäße fangen an zu platzen und dann hat man so einen schwarzen Streifen, weil das Blut halt getrocknet wird. Mhm. Und dann bilden sich solche schwarze Streifen halt im Auge. Mhm. Ja, und dann bin ich halt zu meinem Arzt hingegangen und der hat mir sofort geraten, eine Operation zu machen. Mhm. Die habe ich dann auch gemacht, 2006, die erste Operation. Augenoperation. Dann haben die da, genau. Mhm. Dann haben die da festgestellt, dass ein grauer Star bei mir in Augen gewesen wäre. Das haben sie entfernt. Mhm. So, dann war das alles okay. Dann normal, dass man sich darüber gefreut hat, dass man wieder halt 80% oder 90% Sehkraft bekommen hat. Der Operateur hat gesagt, dass es nicht bei einer Operation bleibt, dass weitere Operationen gemacht werden sollen. Mhm. Dann habe ich ja auch das gemacht und linke Auge haben sie mir dann komplett vermasselt. Mhm. Die haben den Sehnerv durchgeschnitten. Mhm. Und also ein eindeutiger sogenannter Kunstfehler, oder? Genau, das ist ja ein Kunstfehler halt. Und die haben mich ja auch angelogen. Die haben gesagt, dass die Blutung halt nach 3 Wochen wieder zurückgeht. Mhm. Ja, und nach der 3. Woche bin ich dann hingegangen, habe ich noch eine Untersuchung gemacht. Dann haben sie gesagt, das dauert etwas länger, 6 Wochen. Dann fingen die an mit 1 Monat, 2 Monate, 3 Monate. Ja, und irgendwann mal habe ich dann damit gelebt, mit ein Auge halt, ne? Mhm. Aber dass sie auf den Das heißt, auf dem Auge, wo der Sehnerv durchtrennt ist, natürlich bist du komplett blind. Auf den linken Augen ist schon seit 6 Jahren Feierabend. Und auf dem anderen? Und auf den anderen, die haben da eingesetzt, neue Linse halt. Mhm. Aber die haben ja nicht weitergemacht und dadurch hat sich ja der ganze komplette Zustand halt verschlechtert, ne? Die Blutgefäße fingen an zu platzen und Nebel in meinen Augen und jetzt bin ich halt... Du bist jetzt wirklich vollkommen erblindet? Vollkommen, genau. Warum hat man denn bei dem anderen Auge nicht weitergemacht? Bei welchen? Auf den rechten? Also da, nicht das Auge, wo der Sehnerv durchtrennt ist, wurde, sondern das andere Auge. Warum hat man ja, dann... Das andere Auge, haben die gesagt, das wäre soweit. Die haben ja nichts weiter gemacht. Und dadurch, weil die nichts gemacht haben, ist es immer schlimmer geworden und jetzt ist es... Genau. Und ich... Das ist ja hochdramatisch. Das heißt, wenn du ordentlich behandelt worden wärst, könntest du heute noch normal gucken und sehen. Genau. Hätte ich auch die Operation nicht gemacht, wäre ich heute ganz normal. Bist du in einer, bitte jetzt keine Namen, aber nur die Frage, bist du in einer richtigen Klinik operiert worden? Die Klinik, die sollte eigentlich in Deutschland Nummer 1 sein. Ah ja. Und sehr lange bekannt sein, und das war eine halt Spezialklinik, Augenklinik. Hast du dich denn, hast du jetzt schon etwas unternommen, dass du zumindest einen Schadensersatz bekommst? Nein, habe ich gar nicht. Also ich bin letztes Jahr, weil ich das nicht mehr ertragen konnte, weil die ganze Kraft bei mir halt ausgelaufen ist. Mhm. Seit 1,5 Jahren hat sich ja die ganze Situation dann verschlechtert, dass ich das rechte Auge auch dann verloren habe und ich gar nichts mehr machen könnte. Das heißt, dein ganzes Leben hat sich ja seitdem völlig umgekrempelt. Total. Hast du Familie? Ich habe meine Mutter und meinen Bruder, ja. Ja, und... Aber die leben ja nicht halt mit mir, sondern die haben eigene Wohnung, ich lebe alleine. Und du kommst auch alleine zurecht? Nein, ich komme gar nicht alleine zurecht. Ich bin 1,5 Jahre in der Wohnung eingesperrt, ich habe Freunde dadurch verloren, ich war früher fröhlicher Mensch, ich habe keine Hilfe, meine Mutter ist auch nicht mehr die Jüngste, auch nicht mehr die Gesundeste, sage ich mal so, und ich will sie damit auch nicht belasten und naja. Was hast du früher beruflich gemacht? Ich bin Musiker gewesen. Musiker? Ah ja. Ja. Das heißt, das, was du da gemacht hast, kannst du jetzt auch nicht mehr machen im Moment? Nein, kann ich nicht machen, weil ich bin halt ein Keyboard-Spieler, Synthesizer-Spieler. Keyboard-Spieler, Genau, ja. Da muss man gucken. Da sind viele Klamotten da drauf, die man halt ändern tut und sonst was nicht. Aber das Ganze ist ja wahrscheinlich jetzt auch verbunden bei dir mit großen finanziellen Einbrüchen, oder? Ja, genau, weil seitdem mache ich auch gar nichts mehr, ne? Von was lebst du? Ich lebe halt von dem Blindergeld, was ich momentan bekommen tue. Von was? Von dem Kindergeld? Nein, kein Kindergeld, Blindergeld. Blindengeld, verstehe. Genau. Aber nochmal auf die Frage zurückzukommen, Anzeige erstatten, einen Prozess anstreben. Ja, das habe ich letztes Jahr mit einem Vertrauensarzt hier gesprochen. Ich komme aus Dortmund. Der hat mich nochmal untersucht und der behauptet, man könnte noch eine Operation versuchen, aber der gibt ja für die Operation keine Garantie, also auf jeden Fall auf den rechten Augen, weil auf den rechten Augen bekomme ich noch etwas Licht, ganz wenig Licht, und so lesen und sonst was nicht, das ist schon Thema von Tisch. Also, warum möchtest du das nicht machen, nochmal dich operieren lassen? Ja, das würde ich gerne machen, wenn ich irgendeine Begleitung hätte, aber ich bin einfach hier in der Wohnung, baff, und das war's. Also, und ich kann meine Mutter jetzt nicht damit belasten, die ist 63, die hat Wasser im Beine und sie ist selbst krank. Und bevor das passiert ist mit mir, ist mein Vater einen Monat davor gestorben. Und was meinst du konkret mit Begleitung? Ja, ich komme ja nicht aus der Wohnung raus, Domian. Also es geht ja letztendlich erstmal nur darum, dass du in eine Klinik, natürlich nicht in diese, die das da vermasselt hat, sondern in eine gute Klinik gefahren wirst. Nur darum geht's doch erstmal, oder? Ja, genau. Und, aber das muss ich doch organisieren lassen, das gibt's doch gar nicht. Ja, aber wie? Ja, da gibt es. Also wenn es nur um den Transport Wohnung in Klinik geht, da werden wir uns gleich schlau machen. Da gibt es hundertprozentige Möglichkeiten, dass dich da jemand fährt. Sei es vom Roten Kreuz, vom Malteser Hilfsdienst oder von, also irgendwas wird es da geben, die das übernehmen. Daran darf es nicht scheitern. Ja. Aber darüber hinaus, ich meine, du bist sehr entmutigt und dein ganzes Leben ist zusammengebrochen, finde ich, dass du auf jeden Fall juristisch auch etwas unternehmen müsstest. Denn das ist ja eine Katastrophe. Du bist in einer Top-Augenklinik und die nehmen dir dein Augenlicht. Das kann ja nicht einfach so stehen bleiben. Ja, das kann ja auch nicht so stehen bleiben, weil ich habe ja auch mit dem Arzt gesprochen jetzt in der Klinik in Dortmund und der hat das auch gesehen, weil ich habe ja einen Befund, letztes Jahr bin ich extra nach Belgrad geflogen, ganz alleine, weil ich habe mir die Kraft gesammelt und ich wollte ja nicht aufgeben und mein ganzes Leben hat sich geändert, total geändert, und ich bin ja halt nicht so dran gewöhnt, dass ich so leben tue. Was hast du in Belgrad gemacht? Ich habe ja in dieser Spezialklinik in Belgrad mich untersuchen lassen. Und erst da habe ich von denen zum Hören bekommen, dass dieses Fusch gemacht worden ist hier in dieser Augenklinik halt in Deutschland. Ja. Davor wusste ich ja gar nicht. Ja. Weil ich habe ja immer noch mit der Hoffnung gelebt, 6 Jahre lang habe ich damit gelebt, dass ich auf den linken Auge irgendwo mal wieder sehen werde. Ne? Also mir fallen jetzt 2 Sachen ein. Ich finde, du solltest auf jeden Fall, wenn es eine Chance gibt und du eine neue Klinik und einen neuen Arzt deines Vertrauens hast, solltest du unbedingt dich nochmal operieren lassen. Und wenn du nur einen Teil deiner Sehkraft zurückgewinnst, ist das ja schon ein großer Vorteil gegenüber jetzt. Ja, sicher. So, das ist das eine. Das andere ist der Prozess und die Anzeige. Das ist mir natürlich klar, wenn man krank ist, wenn man schon auch seelisch ziemlich weit unten ist und auch noch wenig Geld hat, dass man denkt, wie soll ich mich gegen so eine riesen Klinik durchsetzen können? Ja, genau. So ist mir auch gesagt worden von dem Arzt, der jetzt halt, den ich jetzt einen Kontakt aufgebaut habe, letztes Jahr in Dortmund halt in. Ja, diesen Rat von dem Arzt halte ich nicht für sehr schlau, dass er dich entmutigt, da etwas zu unternehmen. Das finde ich sogar, macht mir schon ein bisschen wütend. Der hat mir gesagt, du kommst irgendwie nicht an. Nee, das ist Unsinn, das ist Quatsch. Ja, das hat mich sowas von traurig gemacht. Das ganze Geld würde mich auch nicht glücklich machen, weil mir fehlt halt einfach das Leben, mein Leben. Natürlich, absolut. Aber A, soll die Gerechtigkeit widerfahren und B, wenn es dann etwas Geld gibt, ist es auch gut. Es gibt in ganz Deutschland Patientenverbände, da werden wir dich gleich auch noch informieren drüber, die erste Anlaufstelle sind und die das so organisieren, dass auch Menschen, die nicht viel Geld haben oder kaum Geld haben, auch zu ihrem Recht kommen und auch mit guten Anwälten versorgt werden, sodass diese ganze Sache zumindest in die Gänge kommt. Okay. Ich finde es unredlich, von einem Arzt zu sagen, das bringt nichts, da haben Sie keine Chance. Das finde ich wirklich provokant, wenn ich das höre. Aber egal, wir werden dir diese Anschriften gleich geben und da kannst du gleich morgen anrufen und ich bin sicher, dass dir sofort jemand hilft und dich da durchlotst, wie man das macht. Ja, ich habe noch eine Frage an dich und zwar, wie sieht das denn bei mir aus? Weil ich bin einfach hier eingesperrt, ich komme gar nicht raus, ich bewege mich nirgendwo, ich gehe nicht mehr nach draußen. Ja, wie kommst du denn an Lebensmittel zum Beispiel? Ja, ein Lebensmittel ist ja so, dass meine Mutter das alles erledigt und das tut mir sehr weh, dass ich für sie jetzt 1,5 Jahre nicht mehr bin, weil ich habe ihr dann geholfen und jetzt höre ich es oder kriege ich das mit, dass sie mir hilft. Aber ist deine Mutter noch einigermaßen fit? Ja, was heißt einigermaßen, so halt wie eine 63-Jährige ist, ne? Die hat ja auch ein bisschen an Übergewicht und Wasser in den Beinen, Schilddrüse, hoher Blutdruck und bla bla bla etc., ne? Okay, aber sie kann schon dich noch besuchen kommen und dir auch einige Kleinigkeiten zur Seite stehen. Ja, die macht das jeden Tag und die macht das wirklich jeden Tag. Finde ich aber auch okay, wenn du dann ihre Hilfe annimmst, wenn sie dir im Kleinen hilft. Aber auch da glaube ich, da werden wir uns gleich auch nochmal schlau machen, gibt es sicher auch Möglichkeiten, du wohnst im Ruhrgebiet, das ist sozial gut vernetzt alles, dass es da sicher Menschen gibt oder auch Vereine, Organisationen, die dir auch etwas zur Hand gehen können, regelmäßig zur Hand gehen können. So hat das Leben keinen Sinn mehr. Ich habe ganz am Anfang wirklich an allen Sachen gedacht, an Selbstmord, zur Flasche gegriffen und sonst was nicht. Und Gott sei Dank, dass ich nicht weiter da drinnen geblieben bin. Irgendwann mal habe ich mir den Mut zusammengesammelt und habe gesagt, so geht das nicht weiter, du musst einfach stark sein und ich bin selbstbewusst. Ich bin wirklich viel selbstbewusst und die ganze Zeit, die ich jetzt gemeistert habe und die Menschen, die mich kennen, also man sieht es mir nicht an, die behaupten, man sieht es mir nicht an, dass ich absolut blind bin, ne? Und wenn ich mit denen... Ich muss dir sagen, ich finde auch, dass du sehr ausgesprochen tapfer und stark mit der Situation umgehst. Manch einer wäre extrem verzweifelt und zu Recht auch verzweifelt, aber du gehst da sehr, sehr tapfer mit um, muss ich ja wirklich sagen. Mesko, jetzt ist die Sendung gleich rum. Aber wir haben ausführlich gesprochen. Jetzt wirst du die konkrete Hilfe, was die Patientenverbände und diverse Hilfsorganisationen betrifft, das geben wir dir jetzt gleich. Da ruft dich mein Psychologe doch mal an. Okay, danke dir von Herzen. Und ich fasse nochmal zusammen, wenn du jetzt die Chance hast und da einen Arzt, einen medizinischen Menschen hast, dem du medizinisch vertraust, lass dich nochmal operieren, nutze jede Chance, die du hast. Vielleicht geht es ja bergauf und du kannst dann wieder doch etwas sehen danach. Danke, Domian. Mesko, du legst bitte auf und wir melden uns gleich wieder. Alles klar, danke, ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön, ich dir auch von Herzen. Danke, tschüss. Danke, Domian. Danke, ciao. So, Freunde, das war's für heute in der Technik. Patricia Unger. Morgen sind wir wieder da. Freie Themennacht, wie immer freitags. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen unter unserer bekannten Telefonnummer. Und um 1 melden wir uns hier in 1 Live und im WDR Fernsehen. Und jetzt wünsche ich euch eine schöne Nacht. Bis dahin. Ciao.